Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Eine neue Folge Konstruktiver Krawall, diesmal auch wieder über das Buch von Anna Zimt. Und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen genervt, also von mir selbst vor 2 Jahren und auch vom Anhören, weil es kommt irgendwie nichts Neues. Also ich bin mal gespannt, ob ich zu der Folge überhaupt noch so viel zu sagen habe. Lass uns mal reinhören. Ich begreife es einfach nicht, warum sich immer erwachsene Frauen selber als Mädels bezeichnen. Ich werde es niemals verstehen. Ich wünsche mir so sehr, dass sich Frauen einfach als Frauen bezeichnen, solange sie Männer auch als Männer bezeichnen und die nicht auch Jungs nennen. Da habe ich ja in einer der letzten Folgen schon darüber gesprochen, warum es in Ordnung ist, manchmal Frauen also als Selbstbezeichnung Mädels zu benutzen, genauso wie Männer manchmal als Selbstbezeichnung Jungs nutzen. Das kommt einfach auf den Kontext an, das kann man so gar nicht sagen. Und was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, ich glaube, ich vertrete mittlerweile eine andere Form des Feminismus als Jeannie das damals getan hat, weil das hört sich so an, als würde Jeannie eine Form von Radikalfeminismus vertreten. Zum Beispiel auch die Frauen sagen, warum müsst ihr denn ein Kopftuch aufziehen? Oder wenn ihr trans seid, dann seid ihr gar keine richtigen Frauen. Sowas sagen RadikalfeministInnen und die greifen eben auch Frauen in ihrer Freiheit, sage ich jetzt mal, an, um den Feminismus weiterzubringen. Aber ich bin damit nicht d'accord. Ich bin eher auf der anderen Seite. Ich bin liberal-Feminist und ich sage, dass Frauen das tun können, was sie möchten, weil das ist für mich Feminismus, zu sagen, wenn sich Frauen als Mädels bezeichnen sollen, dann sollen sie das tun. Wer bin ich denn darüber zu urteilen? Wenn Frauen ein Kopftuch tragen wollen, dann sollen sie das tun. Wer bin ich denn darüber zu urteilen? Das die größtmögliche Freiheit und Entscheidungsfreiheit zuzugestehen über ihren Körper, über ihr gesellschaftliches Auftreten, über ihr Gender, wie sie angesprochen werden etc., das ist für mich Feminismus. Und ich glaube, da bin ich mittlerweile zu einer anderen Auffassung gekommen, als Jeannie das damals war. Also warum es funktioniert zwischen den beiden? Weil, also erstens würde Max nie etwas tun, das mir wehtut, sagt sie. Mhm. Ja, woher will sie das wissen? Ja, also erstmal, und woher will Max das wissen? Woher will Max das wissen? Also ich glaube, es passiert in Beziehungen, egal welche Art, dass man sich auch unabsichtlich mal wehtut. Mhm. Ich glaube nicht, dass das immer mutwillig passieren muss. Mhm. Es ist ja schön, dass sie weiß, dass ihr Mensch, mit dem sie zusammen ist, irgendwie ihr nicht mutwillig wehtun will. Aber ich glaube, das ist Grundlage jeder Beziehung irgendwie, ob sie jetzt offen ist oder nicht. Mhm. Aber natürlich kann das passieren. Ja, und vor allem muss man sich ja manchmal entscheiden. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich würde gerne Zeit mit dir verbringen und Marcel sagt, er würde gerne Zeit mit dir verbringen, dann können wir zwar da schauen, dass wir einen Konsens finden, dass unsere beide Widerstände möglichst gering sind, aber es das heißt... Unsere drei Widerstände. Habt ihr auch einen Widerstand vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Aber manchmal ist es doch nicht die Lösung, die ich selber oder du selber oder Marcel selber angestrebt hat. Ja. Und das heißt, es ist immer mit Kraft verbunden. Ja, und das kann auch manchmal wehtun. Und das heißt aber trotzdem nicht, dass irgendjemand bewusst irgendjemand anders verletzen will. Im Gegenteil eigentlich. Genau. Deswegen entstehen ja manchmal solche Diskussionen auch. Ja. Und wo ist jetzt da der Konsens oder der Unterschied zum Kompromiss? Jeannie hat ja vorher immer betont, dass sie in einer Beziehung keine Kompromisse eingeht. Und jetzt gerade hört sich das aber für mich stark danach an, als würde man manchmal Kompromisse eingehen müssen. Also ich werde daraus irgendwie nicht so richtig schlau. Sowas Tolles wie mit mir, also so, gibt es nicht für Max. Mhm. Und das kann sowieso keiner erreichen. Also ich frage mich manchmal, also wenn ich jetzt in Annas Position bin und mir diese Gedanken machen würde, dann würde ich doch eher nicht denken, ich wünsche dir eine Frau, die du kennenlernst, die nur so mittel ist. Sondern, weil ich möchte, dass du das, was wir miteinander haben, mit keiner anderen erreichst. Sondern ich würde doch eher denken, ich fände es total cool, wenn du jemanden kennenlernst, der voll auf deiner Wellenlänge ist. Ja. So, und wo das richtig gut passt. Das Je besser es passt, desto besser. Genau, ja. Da würde ich mich total drüber freuen. Aber ich würde doch nicht vorhinein denken, irgendwie so, die kommen da ja eh alle gar nicht ran und so toll wird das nicht. Ja, also, was macht das Ganze dann überhaupt noch für einen Sinn? Aber, Also, es hört sich so an, wie du darfst Frauen kennenlernen, aber nur die so bei 60% bin, weil ich bin hier bei 100. Genau. Ja. witzig, dass wir in den vorherigen Folgen immer gesagt haben, dass Liebe, Beziehungen, Partnerschaften ja nicht eindimensional sind. Also, dass in dem Fall nicht Anna 100% ist und die anderen Frauen 60%, sondern dass es ja in verschiedene Richtungen gehen kann und man in verschiedenen Richtungen 100% sein kann, wenn man diese Metrik überhaupt anwenden kann mit Prozenten. Aber abgesehen davon finde ich das gar nicht absurd zu sagen, so hey, ich wünsche dir, dass du jemanden kennenlernst, mit dem oder mit der du total gut harmonierst auf verschiedenen Ebenen, aber möglichst nicht auf allen, auf denen wir auch harmonieren, denn dann fühle ich mich bedroht. Also finde ich jetzt gar nicht so abwegig, glaube ich, würde ich genauso denken. Immer wenn Leute zu mir kommen und sagen so, ja, offene Beziehung, Polyamorie, Beziehungsanarchie, sowas brauche ich gar nicht, mir reicht ja eine Person. Da bin ich immer sehr kritisch, weil ich denke, du weißt selber gar nicht und ich auch nicht, eigentlich niemand weiß selber, was davon Prägung ist und was davon natürlich ist. Wenn wir es anders gelernt hätten, wären wir ganz anders. Mhm. Vor allem sind das immer Leute, die das nie ausprobiert haben. Also wir haben Monogamie ausprobiert. Wir wissen, dass es nichts für uns ist. Ich glaube aber nicht, dass jemand, der bisher nur monogam gelebt hat, zu mir kommen kann und sagen kann, so, ja, keine Ahnung, schön, was ihr da macht, aber ich brauche das nicht, weil ich gar kein Verlangen danach habe. Das kann ich einfach mal so stehen lassen. Ich weiß noch, wie mir dieser Gedanke damals gekommen ist vor der Folge. Und ich gedacht habe, wow, stimmt. Also wie kann man eigentlich wissen, welches Verlangen, also allgemein, es gilt ja auch in einem größeren Maßstab, was von mir selbst, von meiner Persönlichkeit, von meinen Eigenarten bin ich eigentlich selbst und was ist sozial konditioniert? Und gerade bei Beziehungen ist, glaube ich, sehr viel mehr sozial konditioniert, als wir uns selbst zugestehen. Am Ende des Absatzes geht es nochmal um Sex und da stand ein witziger Satz irgendwie, oder zwei. Ich finde es bewundernswert, dass du nach so vielen Jahren noch so gerne mit Fritz schläfst. Schläfst du denn noch mit Max? Also sagt jetzt die dritte Freundin. Dann haben wir daneben geschrieben, komisches Gespräch. Ja, irgendwie. Also, ich weiß irgendwie nicht, also, ja, ich weiß irgendwie nicht, was ich dazu sagen soll, weil, also, natürlich ist für viele Menschen Sex ein Grundbedürfnis. Mhm. Und es ist in vielen Beziehungen so, dass man vielleicht nicht mehr miteinander schläft, wenn man länger zusammen ist. Aber das sagt nichts über die Qualität der Beziehung aus und vor allem nichts über die Liebe. Und gleichzeitig sagt auch wieder nach all den Jahren, also der Zeitfaktor, nichts über die Qualität des Sex und der Beziehung aus. Ja. Also das ist einfach ein total irrsinniges Gespräch, weil das sagt nichts aus. Nee. Also, da werden Zusammenhänge hergestellt, die keine sind. Ja. Naja, doch, es kann schon ein Zusammenhang sein zwischen der Qualität der Beziehung, was auch immer das ist, oder der Nähe, die man zueinander empfindet, oder auf jeden Fall auch des sexuellen Bedürfnisses. Je nachdem, ob einer der Partner oder beide PartnerInnen zufrieden sind damit, dass man vielleicht weniger oder gar keinen Sex mehr hat. Wie ist es bei euch eigentlich? Kennt ihr das auch, dass wenn ihr in einer längeren Beziehung seid, dass irgendwann die Libido oder die Lust aufeinander nachlässt? Ich habe das nämlich schon sehr oft gehört bei Menschen und zwar nicht nur bei älteren Menschen, sondern auch bei Menschen um die 20, wenn die 2-3 Jahre mit ihrem Partner zusammen sind, dass sie dann sagen so, ja, wir schlafen eigentlich nicht mehr so oft miteinander, vielleicht noch so einmal im Monat, aber das reicht mir auch und dem Partner oder der Partnerin reicht es aber nicht. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe nämlich den Eindruck, dass das die Mehrheit der Beziehungen betrifft. Ja, sie reden weiter über offene Beziehungen und über Affären, so wie sie es nennen, die sie haben. Und nochmal über ihre ganzen Regeln. Das natürlich sind natürlich Freunde und Familie und Arbeitskollegen sind natürlich tabu. Natürlich haben beide ein Vetorecht. Ja. Natürlich Gott gegeben, würde ich sagen. Ja, natürlich haben sie ein Vetorecht. Zum Vetorecht habe ich ja schon einiges gesagt, dass ich es auch immer noch unsinnvoll finde, weil das so eine scheinbar leichte Abkürzung ist, nicht mit vielleicht anstrengenden Gefühlen umzugehen. Aber ich habe neulich einen sehr guten Input bekommen von einer Person, die mir nahesteht. Und sie meinte, dass es in jeder Beziehung ja grundsätzlich ein Vetorecht gibt, weil ich bin ja immer frei, die Beziehung selbst zu beenden. Und das möchte ja normalerweise keiner der beiden Partner. Also ob vielleicht ein Vetorecht dann das geringere Übel ist, zu sagen, okay, also nehmen wir mal an, die Situation ist so, dass ich mit einer Person in einer Beziehung bin und diese Person datet jetzt jemanden. Und ich komme aber mit der Person, die meinen Partner oder meine Partnerin datet, gar nicht klar und möchte nicht, dass die beiden daten, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Also, ja, eigentlich gibt es 3. Also erstmal würde ich sagen, ich spreche darüber, über meine Gefühle und sage so, hey, ich finde das irgendwie nicht cool, können wir da irgendwie was dran machen? Aber ich möchte es dir auch nicht verbieten, weil eigentlich man möchte seinem Partner ja eigentlich nichts verbieten, das dem Partner oder der Partnerin gut tut. Aber wenn man selbst so damit struggelt und nicht mit der Person klarkommt, dann bleiben halt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Nämlich entweder man hat ein Vetorecht, was kacke ist auf jeden Fall, aber zu sagen, okay, ich möchte nicht, dass du diese Person datest, sonst trenne ich mich. Oder zu sagen, okay, ich überspringe Schritt 1 und trenne mich direkt. Also das ist ja quasi die schlechtere Option des Ganzen. Zu sagen, okay, ich mache meinem Partner erstmal ein Angebot, so hey, ich halte es nicht mehr aus, ich würde mich trennen, wenn du dich von dem oder der nicht trennst oder wenn wir da nicht was ändern. Das ist zwar eine beschissene Option, aber das ist immer noch die leichtere Option, als wenn ich mich selbst trenne, oder? Von Menschen, die mittragen wollen, wie wunderbar das ist, Verantwortung abgeben. Nee, ich glaube nicht, dass es cool ist, Verantwortung abzugeben. Warum soll ich für die oder den anderen Verantwortung übernehmen? Also nicht grundsätzlich so im Sinne von Care-Arbeit, sondern im Sinne von, ich bin dafür verantwortlich, wie du fühlst, weil das bin ich nicht. Auch da bin ich mittlerweile anderer Meinung. Ich glaube, eine Beziehung, ein Teil einer Beziehung ist genau das, nämlich Verantwortung abgeben zu können. In vielerlei Hinsicht, zum Beispiel auch darin, wie ich mich fühle, wenn die Person oder mein Partner oder meine Partnerin verschiedene Dinge tut oder denkt oder sagt. Also, dass ich eben nicht die ganze Verantwortung für mich bei mir sehe, sondern auch teilweise in der Beziehung. Ich glaube, das macht eine Beziehung auch aus. Also es kann natürlich auch ungesund sein, dass man alle Verantwortung abgibt, aber ein Teil dieser Last der Verantwortung abzugeben ist ja auch ein Teil der Beziehung, das gemeinsam tragen zu können. Nächster Satz. Aber dennoch scheint diesen Zweifel zum Trotz ein innerer Drang in uns zu stecken, der an diesem Liebesideal festhalten will. Zwei Dinge dazu, die hast du sogar geschrieben. Oder ich habe ihn geschrieben, aber die Gedanken kamen von dir. In einer Gemeinschaft sein oder geliebt zu werden, ist ein innerer Drang. Dass es sich nur um eine Person handelt, ist Sozialisation. Das ist ein wichtiger Unterschied. Absolut, ja, genau. Das ist tatsächlich echt gut, wobei natürlich auch nie klar ist, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, was Sozialisation ist und was quasi menschlich. Aber in der Gemeinschaft zu sein, ist ziemlich sicher menschlich, weil es damals auch für das Überleben wichtig war. Dass es nur eine Person ist, ist ziemlich sicher anerzogen. Aber es gibt ja auch noch die Folge oder Folgen, glaube ich sogar, ist Monogamie natürlich oder ist Monogamie unnatürlich? Müsste einer der nächsten sein. Da gehe ich da ja sicherlich auch noch mal mehr drauf ein. Sind es jetzt schon eine halbe Stunde? Das ist ein ziemlich langes Kapitel. Wir machen dazu eine extra Folge. Okay, alles klar. Das nächste Kapitel heißt nämlich Hass, Liebe, Tinder und es geht um Online-Dating. Und es geht um sehr viel Alkohol. Und das ist ein bisschen ereignisreicher als die letzten beiden Kapitel. Genau. Aber da könnt ihr euch ja dann in der nächsten Folge konstruktiver Krawall drauf freuen. Genau. Oha, da bin ich ja auch mal drauf gespannt. Was das Online-Dating angeht, gab es ja auch schon mal eine Folge über konstruktiven Krawall, wo wir den Podcast von Hannes und Lena kommentiert haben. Ich verlinke euch den mal unten in den Shownotes. Also die Folge, wo ich den Podcast kommentiere, den Genie und ich aufgenommen haben, wo wir den Podcast von Hannes und Lena kommentieren. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich habe jetzt nicht so viel gesagt, aber wir hören uns dann nächste Woche wieder. Stay tuned und bis dahin.